Zu dieser Zeit entladen sich im Westen des Reiches schwere Gewitter, die teilweise noch schwerer das Westfränkische Reich treffen. Die Normannen oder Wikinger, seefahrende Nordgermanen, deren schnelle Schiffe keine Weite scheuen, sind eine furchtbare Geißel geworden. Das große Frankenreich hat diese von Karl bereits richtig erkannte Gefahr allzu sehr anschwellen lassen. Nie war es möglich, die gesamten Kräfte des Reiches gegen diesen unheimlichen Gegner zusammenzufassen. Nun ist das karolingische Erbe geteilt, aber immer noch zucken die Flammen des Bürgerkrieges durch das weitgedehnte Gebiet, haben sich die neuen Schwerpunkte noch nicht sicher gegründet. Den heidnischen Berserkern ist dies willkommen, die nun Jahr für Jahr wiederkehren, von Jahr zu Jahr zahlreicher, stattlicher, wohlgerüsteter. Früher einzeln verwegene Raubbanden, nun ganze Heere unter Heerkönigen in schimmernder Wehr zum Monate, ja jahrelangen hartnäckigen Kämpfen um die Beute bereit. Sie haben 845 das vom frommen Ludwig gegründete Erzbistum Hamburg zerstört. Der Deutsche vermochte ihrer nicht Herr zu werden. In den 80er Jahren aber erreicht ihre furchtbare Macht und Zähigkeit den Höhepunkt. Wohl siegt Ludwig der Jüngere 880 an der Sambre über sie, jedoch schon ein Jahr später erscheinen die Berserker an der Mündung der Elbe und besiegen den sächsischen Heerbann, an dessen Spitze Bruno von Sachsen, der Schwager Ludwigs des Jüngeren, fällt. Ein zweites Normannengeschwader sucht noch im selben Jahr die Rheinmündung heim und verbrennt die Kaiserpfalz Nimwegen. Ludwig der Jüngere vertreibt sie von hier, aber sie kehren nicht in die Heimat zurück. Sie wenden sich gegen die westfränkische Küste, wo sie bis zur berühmten Abtei Corbie vordringen und fürchterlich hausen. Der westfränkische König Ludwig II. Schlägt sie bei Saucourt in der Picardie, ein Sieg über die Heidine Mann, der im althochdeutschen Ludwigslied Lobpreisung findet, aber nicht entscheidend ist. Trotz des bitteren Weines, den Ludwig nach dem Liede seinem Feinden einschenkt, gehen die Normannen aus dem Westreiche nicht mehr weg. Sie setzen sich bei Elsloh an der mittleren Maas fest und suchen den Kern des karolingischen Reiches, Aachen, Köln, Xanten und Lüttich mit ihren Plünderungen heim. Im Jahre 882 fällt auch das geschütztere Trier in ihre Hand. Mit Heeresmacht naht nun der Herrscher des gesamten Ostreiches, Karl der Dicke. Ludwig der Jüngere ist 882 gestorben. Der letzte der Söhne Ludwigs des Deutschen hat eben die Kaiserkrone in Rom erlangt und kommt aus Italien. Aber statt nun den Feind in seinem festen Elsloh bis zur völligen Vernichtung, mit der allein dem Ostfränkischen Reich gedient wäre, zu bekämpfen, lässt er sich durch seinen Kanzler Luitward von Vercelli, einen Geistlichen, dazu bewegen, mit den Räubern einen Vertrag abzuschließen, wonach sie künftig das Ostreich mit ihren Angriffen verschonen. Dafür aber erhält der eine der Normannenhäuptlinge eine Tributzahlung bewilligt, der andere gegen Übertritt zum Christentum einen Teil Frieslands zum Lehen. Die Normannen tauchen nun umso fürchterlicher im Westreich auf. 885 erscheinen sie über 30.000 Mann stark vor Paris, das sich unter der Führung des tapferen Grafen Odo, eines Deutschen seiner Herkunft nach, mutig gegen die drohende Vernichtung verteidigt. Die Normannen haben in den eroberten Städten nie viel Federlesens gemacht. Im 15. Monat der Belagerung naht der Entsatz. Die westfränkischen Großen haben, da ihr König Ludwig III. Bald nach Saucourt gestorben ist, Karl den Dicken zum König gewählt, der nun ein unfähiger Erbe nochmals das Reich des großen Karl unter seiner Herrschaft vereinigt. Statt mit seinem gewaltigen Heere die entscheidende Schlacht zu schlagen, schließt der Kaiser neuerdings wie im Jahre 882 einen Vertrag mit den Feinden, indem er den Frieden mit 7.000 Pfund Silber erkauft. Als Pfand liefert er ihnen Burgund als Winterquartier aus, wo die Normannen alsbald auf ihre Art hausen. Aber nach diesem Schmachfrieden erfüllt sich bald das Schicksal des dicken Karl. Die Krankheit seiner Brüder ereilt auch ihn und lähmt jede Tätigkeit. Sein Kanzler Luitwart fällt auf dem Reichstag zu Waiblingen dem Zorne der Großen zum Opfer unter Beschuldigungen, die an die Mannesehre des Kaisers rühren. 887. Arnulfs des Kärntners Stunde ist gekommen. Die deutschen Stämme sagen sich von Karl los. Auf einem Reichstag in Tribur wird er abgesetzt. Da auch der westfränkische Adel nichts mehr von ihm wissen will, zieht sich der Gestürzte nach Neudingen auf der Bar zurück, wo er sehr bald, im Januar 888, stirbt. Arnulf wird in Frankfurt zum König erhoben, aber nur im Ostreiche. Mit der Krone Karls stürzt auch die Einheit des Frankenreiches, um nicht wieder aufzuleben. Die beiden Reiche gehen fortan ihre eigenen Wege. Die Aufgabe des neuen Königs heißt Grenzschutz. Was er außerhalb davon in seiner Regierungszeit, die von 887 bis 899 dauert, getan, ist in höherem Sinne verloren gewesen. Er muss auch, unehelicher Sohn, ungesalbt und ungekrönt, hart um seine Anerkennung ringen. Ein unehelicher Sohn Karls macht eine Zeit in Schwaben Schwierigkeiten. Die Geistlichkeit ist Arnulf aufsässig, die Sachsen machen böse Mienen, doch gelingt es ihm, sich zu behaupten, ja sogar zum Teil den Machtbereich seines Vorgängers zu bewahren, indem Odo von Paris, der nunmehrige König von Westfranken, ihn anerkennt, ebenso wie die Könige von Hoch- und Niederburgund wie Italien. Dem Hausen der Normannen sieht der König nicht zu wie Karl. Er paktiert mit den Räubern nicht. Als sie wieder im Ostreich einfallen, rückt er ihnen mit einem schwäbisch-fränkischen Heer entgegen und stellt sie bei Löwen an der Düle, 891. Die Normannen gehen hinter die starke Schanze zurück. Arnulf lässt seine Reiter absitzen und stürmt an ihrer Spitze das Bollwerk der Feinde, mit denen die deutschen Scharen nun auch ihrerseits kein Federlesen machen. Was nicht dem Schwert fällt, stürzt in den Fluss. Das unüberwindliche Normannenheer ist vernichtet. Noch einmal lässt sich ein Jahr darauf ein Feindgeschwader rheinaufwärts bis nach Bonn blicken, aber die große Gefahr ist vorbei. Die Wikinger wissen jetzt, dass bei den Deutschen harte Todesstreiche zu holen sind und bleiben diesem Gestade fern. Der Kärntner Arnulf ist so der Retter der deutschen Küstenlande geworden. Auch gegen die Mährer führt er sein tapferes Schwert. Zwei Feldzüge, 892 und 893, bleiben ohne Erfolg. Jedoch ein Jahr darauf stirbt der alte Svartopluk und seine Söhne können die Macht des Vaters nicht aufrechterhalten. Die Böhmen und Sorben fallen vom Reich ab und die Mährer müssen die deutsche Oberherrschaft anerkennen. So scheint Arnulf gegen Ende seiner Regierung die Grenzverhältnisse im Osten endgültig in Ordnung bringen zu können, als auf einmal riesengroß eine neue Gefahr auftaucht. Die finnisch-ugrischen Magyaren verlassen ihre Wohnsitze zwischen Prut und Sered und fallen in 8 Horden unter der Führung des Arpad im Jahre 895 oder 896 in der weiten Tiefebene des Theiß- und Donaulandes ein, diesem uralten Dorado berittener Banden. Ähnlich den Hunnen, wie diese furchtbar in dem Ungestüm ihres Reitersturmes, gefürchtet durch ihren Pfeilregen, sind sie gewohnt, durch die Schnelligkeit ihres Anpralls zu siegen. Unerschöpflich sind ihre Reitermassen, da sie ja, reine Nomaden, niemanden zur Bestellung von Äckern zurücklassen müssen. 200.000 Mann soll ihr Plünderungsheer stark gewesen sein. Eine Zeit im Solde des Ostfränkischen Reiches sind sie bald dessen gefährlichste Gegner. Das Großmährische Reich haben sie vernichtet. Mit tiefer Sorge mag Arnulf vom festen Regensburg aus nach der neuen Gefahr geschaut haben, die von dem weiten Tiefland des Bayern nach Osten hin aufriegelt, seinem Reiche drohte.